Sieh gut zu, wie Harlekin Coridiana fängt. Du hast verloren. Weißt du, was es bedeutet, wenn du deinen letzten Rubin verlierst? Jetzt arbeitest du für mich. Schaff den hin vor Ort.